Aus Anlass des 64. Jahrestages des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg hat die Exkursion der Funktionäre des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und der Propagandamitarbeiter seiner Grundorganisationen des ganzen Landes zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paektu begonnen. Eine Veranstaltung zum Aufbruch der Exkursionsmarschgruppe fand am 19. Juli vor dem Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzanbo in der Stadt Haesan statt. Die Teilnehmer legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan Blumenkopf und Blumen nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung betonten der Referent und die Redner, dass sich alle Teilnehmer durch die Exkursion mit der Größe der hervorragenden Menschen von Paektu und ihren unvergänglichen Verdiensten noch besser vertraut machen sollen.